بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Hamim, bei dem deutlichen Buch. Wir haben es wahrlich in einer gesegneten Nacht herabgesandt. Wir haben ja die Menschen immer wieder gewarnt, in der jede weise Angelegenheit einzeln entschieden wird, als eine Angelegenheit von uns aus. Wir haben ja immer wieder Warner gesandt, als eine Barmherzigkeit von deinem Herrn. Gewiss, er ist der Allhörende und Allwissende, dem Herrn der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr überzeugt seid. Es gibt keinen Gott außer ihm. Er macht lebendig und lässt sterben. Er, euer Herr und der Herr eurer Vorväter. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون Aber nein, sie sind im Zweifel und treiben ihr Spiel. So erwarte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt, der die Menschen überdecken wird. Das ist eine schmerzhafte Strafe. Unser Herr, nimm die Strafe von uns hinweg. Wir sind jetzt sehr gläubig. Wie soll ihnen jetzt die Selbstbesinnung nützen, wo bereits ein deutlicher Gesandter zu ihnen kam? Sie sich hierauf aber von ihm abkehrten und sagten, einer, dem vorgesagt wird, ein Besessener, wir werden die Strafe ein wenig hinwegnehmen, ihr werdet sicher zurückkehren. Am Tag, da wir mit der größten Gewalt zupacken werden, gewiss, da werden wir Vergeltung üben. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ Und wir setzten bereits vor ihnen das Volk Pharaos der Versuchung aus. Zu ihnen kam ein edler Gesandter. Übergebt mir Allahs Diener. Gewiss, Ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. Und seid Allah gegenüber nicht überheblich. Gewiss, ich bringe euch eine deutliche Ermächtigung. Und gewiss, ich nehme Zuflucht bei meinem Herrn und eurem Herrn davor, dass ihr mich steinigt. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann haltet euch wenigstens fern von mir. Da rief er zu seinem Herrn: Diese sind ein Volk von Übeltätern. Zieh bei Nacht mit meinen Dienern fort. Ihr werdet ja verfolgt werden. Und lass das Meer in Ruhe zurück. Gewiss, sie sind eine Herrscher, die ertränkt werden soll. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Wie viele Gärten und Quellen ließen sie zurück? Und Getreidefelder und treffliche Städte und ein angenehmes Leben, in dem sie vergnügt waren. So war es. Und wir gaben es anderen Leuten zum Erbe. Weder Himmel noch Erde weinte über sie. Und ihnen wurde kein Aufschub gewährt. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. Und wir erretteten bereits die Kinder Israels von der schmachvollen Qual. Von Pharao. Er war überheblich und einer der Maßlosen. Und wir erwählten sie ja mit Wissen vor den anderen Weltenbewohnern und ließen ihnen von den Zeichen solche zukommen, die eine deutliche Prüfung enthielten. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Diese sagen fürwahr, es gibt nur unseren ersten Tod, und wir werden nicht auferstehen. Bringt doch unsere Väter zurück, wenn ihr wahrhaftig seid. Sind sie etwa besser, oder das Volk von Tubba und diejenigen vor ihnen? Wir vernichteten sie. Sie waren ja Übeltäter. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Und wir haben die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nicht zum Spiel erschaffen. Wir haben sie nur in Wahrheit erschaffen. Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Gewiss, der Tag der Entscheidung ist ihre aller festgesetzte Zeit. Der Tag, an dem kein Schutzherr seinem Schützling etwas nützen kann. Und ihnen keine Hilfe zuteil wird, außer demjenigen, dessen Allah sich erbarmt. Er ist ja der Allmächtige und Barmherzige. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون Gewiss, der Zakkumbaum ist die Speise des Sünders. Wie siedendes Öl kocht er in den Bäuchen, wie das heiße Wasser kocht. Nehmt ihn und schleppt ihn mitten in den Höllenbrand hinein. Hierauf gießt über seinen Kopf von der Strafe des heißen Wassers. Koste doch, du bist ja der Mächtige und Edle. Das ist es ja, worüber ihr zu zweifeln pflegtet. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم Gewiss, die Gottesfürchtigen befinden sich an sicherer Stätte, in Gärten und an Quellen. Sie tragen Gewänder aus Seidenbrokat und schwerem Brokat. Und sie liegen einander gegenüber. So ist es. Und wir geben ihnen als Gattinnen Huris mit schönen großen Augen. Sie rufen darin nach Früchten aller Art und sind dort in Sicherheit. Sie kosten darin nicht den Tod, außer dem ersten Tod. Und er bewahrt sie vor der Strafe des Höllenbrandes, als Huld von deinem Herrn. Das ist der großartige Erfolg. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ Wir haben ihn in deiner Sprache wahrlich leicht gemacht. Auf das sie bedenken mögen. Warte nun ab, auch sie warten ab.